Ich bin ein munteres Kind, tobe nicht, bin nicht lahmfromm. Der Haarschnitt brav, die Patschhändchen rein, wenn Besuch kommt, hat das so zu sein. Bring ich Freunde mit nach Haus, schmeißt die Mutti uns gleich raus. Geht vom Teppich runter mit dem dreckigen Schuhen, spiel doch auf der Straße, ich hab zu tun. Abends hockt mein Vati stumm hinter seiner Zeitung rum. Krieg ein Wurstbrot reingestopft, Fernsehen darf ich heute nicht, denn das Stück, das er sich ansieht, das ist nix für mich. Denn du bist doch nur ein Nichtsnutz von noch nicht mal 14 Jahren und eine eigene Meinung kannst du dir für später sparen. Du rotznäsiger Nichtsnutz, in den Ohren noch ganz nass. Werde erst mal älter, leiste erst mal was. Du bist doch nur ein Nichtsnutz von noch nicht mal 14 Jahren und eine eigene Meinung kannst du dir für später sparen. Du rotznäsiger Nichtsnutz, hinterm Ohren noch ganz nass. Werde erst mal älter, leiste erst mal was. Ich bin nun fast schon Mitte 40. Ich bin jetzt Deckel, nicht mehr Topf. Versuche nur, mich anzugreifen. Dann rollt mit Sicherheit dein Kopf. Ich hab's mächtig weit gebracht. Ich bin Direktor, ich bin Macht. Mein weißer Kragen beweist doch schon, ich hab Gewinn und du hast Lohn. Ich bin kein dummer Junge mehr, ich bin ein großes Licht. Die Kindheit ist begraben, die interessiert mich nicht. Damals war ich Nichtsnutz, der in die Hosen scheißt. Heute bin ich Herr Wichtig, der weiß, was Leben heißt. Ich weiß es schon sehr lange, nur eines hat Gewicht. Ich hab ne eigene Meinung, doch darum geht es nicht. Es geht doch nur um Geld, es geht doch nur um Macht und nicht um die Methode, die mir das eingebracht. Und nicht um die Methode, die mir das eingebracht. We'll be right back. das noch so weiterläuft. Wenn jeder meine Ellenbogen hätte, dann sähe unsere Welt bestimmt ganz anders aus. Aber mein Glück, so läuft das nicht. Ich bin noch immer frei. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ja, ich kann tun und lassen, was ich will. Es ist eine Villa, eine dicken Mercedes, ein Landhaus, eine Mittelmeerjacht, Van Goghs an der Wand, Ikonen vom Zar, Film auf dem Klo, im Schwimmbad eine Bar, Tennisplatz am Haus, Flutlicht bei Tage, einen neuen Gärtner, Videoanlage, Bibliothek, Steinwehflügel, Champagner im Keller, Reitpferd am Zügel, eine Frau und zwei Kinder, ihr wisst schon, zwei von diesen Nichtsnutzen, mit denen man keinen Staat machen kann. Kind tobte nicht, war nicht lammfromm. Der Haarschnitt brav, die Batschhändchen rein. Wenn Besuch kam, musste das so sein. Denn du bist doch nur ein Nichtsnutz von noch nicht mal 14 Jahren. Und eine eigene Meinung kannst du dir für später sparen. Du rotznäsiger Nichtsnutz, hinterm Ohren noch ganz nass. Werde erst mal älter, leiste erst mal was. Du bist doch nur ein Nichtsnutz von noch nicht mal 14 Jahren. Und eine eigene Meinung kannst du dir für später sparen. Du rotznäsiger Nichtsnutz, hinterm Ohren noch ganz nass. Werde erst mal älter, leiste erst mal was.